hüte dich vor Coke. Ich habe es einmal genommen, die Nase. Ein einziges Mal. Und ich kann nur mein Erlebnis schildern. Das war sehr, sehr herrlich. Ich habe es in Österreich gemacht, auch mit Aviso. Ich habe es jedem gesagt. Ich sage, ich möchte das heute mal ausprobieren. Und bin auf die Bühne gegangen mit den Les Humphreys Singers. Und dachte auf einmal, da war es immer die gleiche Beleuchtungsanlage, die wir hatten. Dachte mal, wow, sind das geile Scheinwerfer. Ich gehe nach vorne, singe meine Lieder, wie ich sie immer gesungen habe. Und denke, wow, Dreves, bist du ein geiler Sänger. Ich habe es einmal genommen. Versucht mir nichts anmerken zu lassen, gehe in die Reihe wieder zurück und zum zweiten Lied und denke, du bist unglaublich. Deswegen sagt auch keiner was, weil die dich so toll finden. Am nächsten Tag, ich bin oft mit dem Bus mitgefahren, um Geld zu sparen,